Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 7. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeit geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Ihr dürft darauf vertrauen. Je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Wenn wir also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, so ist es zu eurem Besten und zu eurer Rettung. Denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Dann könnt ihr geduldig das Gleiche ertragen, das auch wir durchmachen. Denn wir sind sicher, dass ihr zwar leiden müsst, aber auch von Gott getröstet werdet. Gott segne dieses Wort. Gottes Trost. In diesem 2. Brief an die Korinther, aus dem 1. Kapitel, lernen wir mehr über Gottes Trost. Und Paulus schreibt uns hier in seinem Brief, erinnert uns, dass eben Gott, also unser Herr Jesus Christus, der Ursprung aller Barmherzigkeit ist und der ist der Gott, der uns tröstet. Und hier ist es so, dass wir verstehen, dass wir Gottes Trost wahrnehmen als absolute Wahrheit, dass eben Trost von nirgend aus keiner anderen Quelle kommen kann, nur durch unseren Herrn Jesus Christus. Warum? Weil er durch das, was er am Kreuz getan hat, gestorben ist für uns, für unsere Sünden und dann wieder auferstanden ist, eben dadurch eben Gottes absolute Wahrheit in und durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, bestätigt worden ist. Deswegen finden wir Trost nur in und durch unseren Jesus Christus. Und nur zum Zusammenhang hier. Paulus schreibt an die Brüder und Schwestern, die in Christus sind, im ersten, noch im 2. Korintherbrief, denn er hat ja die Kirche damals zur Zeit, die Glaubensgemeinschaft, ins Leben gerufen. Paulus, ja. Und er ist dann eben sehr besonders daran interessiert. Er kannte viele Menschen auch persönlich dort und es ist ein persönliches Anliegen, dass sie verstehen, dass sie nicht den Versuchungen zu der Zeit eben sich von Gott abzuwenden und Trost und Mut und in irgendetwas anderem außer Christus finden sollten. Und das da war die Versuchung da, eben das in materiellen Dingen zu finden, in Götzen, Bildern, Abbildungen, Götzenverehrung, Idole zu verehren und so viele andere, oder Geld, sich Geld anzueignen und dann da Trost zu finden. Aber zu verstehen, dass all das letztendlich keinen Trost bringt, sondern nur Gottes Trost in und durch Jesus Christus in einer persönlichen Beziehung mit ihm Trost bringt. Und das ist die Wahrheit, die wir auch heute verstehen wollen. Wenn manche Menschen leider suchen Trost, was auch immer es ist, in anderen Dingen außerhalb von Gott, außer von Jesus Christus. Und das funktioniert nicht, das kann nicht funktionieren, wie ich eben gerade gesagt habe, weil Gott eben Jesus Christus als Gott im Fleische durch seine Auferstehung bestätigt hat. Und daher ist eben alles andere bringt alles andere keinen Trost. Und das müssen wir verstehen. Und Paulus ermutigt eben hier, dass wir, oder wenn Schwierigkeiten da sind, dass wir gut daran tun, uns daran zu erinnern, wie Jesus Christus in und durch uns wirkt, durch unsere Herzen. Wenn wir als reuige Sünder ihm zugewandt sind, dass er in und durch uns wirken kann, in unserer persönlichen Beziehung und uns wahren Trost spenden kann. Und der Jesus Christus kümmert sich um uns Und er bietet uns Trost in wirklich den schlimmsten Situationen, was auch das sein könnte. Und wichtig ist, wie Paulus uns auch ermutigt, ermahnt, ist, dass wir eben nicht von unserem Glaubensweg abweichen oder abwenden und uns der Welt wieder zuwenden, wie die Korinther eben auch hier in dieser Versuchung widerstehen mussten. Und darauf kommt es eben an. Denn außerhalb von Jesus Christus gibt es keinen Trost. Und wenn wir eben, ja, also wenn wir also Zeugnis geben oder manchmal auch ja, uns um andere Menschen kümmern, uns der Heilige Geist leitet, können wir auch anderen Leuten Hilfe bieten und diesen Bibeltext ja, auch vorlesen und dass andere Menschen in und durch Jesus Christus auch Trost finden können. Genau wie wir, die wir ja schon Jesus Christus folgen. Na, also Leute, die überhaupt vielleicht noch gar nicht Christus wahrgenommen haben oder von der Welt abgelenkt sind und den falschen Versprechungen und den leeren Versprechungen der Welt. Das ist also eine Möglichkeit, Christus Zeugnis zu geben, wie wir es ja auch tun sollen. Es ist ja zu sollen auch müssen, wie Christus uns das ja sagt. Matthäus Kapitel 28, am Ende des Kapitels. Das ist also wichtig zu verstehen, dass das eben eine gute Möglichkeit ist, anderen Leuten ja, Trost zu spenden durch Gottes Wort. Und eben auch Brüder und Schwestern, also Christen, Glaubensbrüder und Glaubensschwestern, die in Not sind oder Kummer haben oder Leid erfahren oder verfolgt werden oder was auch immer, dass wir unsere Brüder und Schwestern auch daran erinnern, dass an diesen Bibelvers hier aus dem 2. Korintherbrief, dass wir nur in und durch Gott Trost finden. Ja? Wir vergessen auch manchmal Bibelverse und Bibeltexte. Und das ist auch okay, aber die Einladung ist, dass wir tagtäglich in Gottes Wort sind, damit wir uns viele Sachen in Erinnerung rufen und eben nicht vergessen, dass wir hier in Gottes Wort in und durch die Bibel Trost finden. Ja? Und auch nur in und durch Gottes Wort, durch das Alte und das Neue Testament und vor allem durch das unseren Jesus Christus, der uns sein Wort gegeben hat, Trost finden. Und nur dadurch können wir Gottes Trost wahrnehmen, denn es ist der einzige Weg, wahren Trost zu erfahren und auch zu bekommen. Und darauf kommt es hier an aus dem 2. Korintherbrief. Und lieber Jesus, wir danken dir für Gottes Trost, dass du uns Trost gibst, dass du uns Mut machst, dass wir in dein Wort gehen tagtäglich und in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen und ja, dass du uns erinnerst an die Wahrheiten und vor allem, dass wahrer Trost nur von dir kommen kann und dass du uns hilfst zu Zeiten, wo wir, vor allem wenn wir Schwierigkeiten haben und in Not sind, aber zu allen Zeiten, dass du uns Trost bietest, den die Welt, den keine anderen Menschen oder Sachen oder Dinge bieten können. Das ist trostlos, aber mit dir haben wir vollen Trost und du hast uns dein Wort gegeben. Und wir tun gut daran, uns daran zu erinnern. Wir danken dir, Herr Jesus, für dein Wort und vor allem, dass du uns Trost bietest, vor allem, wenn wir Kummer und Sorgen haben, die uns niederdrücken, tun wir gut daran, uns daran zu erinnern und auch andere zu erinnern, dass nur in und durch dich, also Gottes Trost, da ist und wahrnehmbar ist und es ist, dass du uns helfen kannst, uns zu stärken zu allen Zeiten. Wir danken dir, Herr Jesus, für dein Wort und beten dies in deinem geistigen Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.